Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Retromania Revue hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Late one Thursday evening, I believe the sun was almost down. Whoa, yeah. We was on our way to that little wooden church that sit out on the hill. Yeah, yes, we were. And that night on the mourner's bench, I heard a minister say, oh, I heard it. Come ye that love the Lord. Yeah. Let your joy be known. My Lord. Oh, yeah. Something got all over me. Oh, yes. Let me tell you these words. I want. So in love, long, long, he taken time out, then he wrote my, yeah, he wrote my, wrote my name above, name above, in just a little talk, just a little talk, a little talk. Das war Gospelmusik aus Cleveland, Ohio, Lost in Sin, ist einer von vier Songs, die ein Ensemble mit dem Namen Guiding Lights am 15. Januar 1973 im Studio eines unabhängigen Plattenproduzenten aufnahm. Über die Guiding Lights aus Cleveland konnte selbst das detektivisch genau recherchierende Numero-Label nichts herausfinden. Lost in Sin erschien auf dem für Gospelmusik reservierten Label Bounty von Thomas Bodie. Bodie war einer der erfolgreichsten unabhängigen Plattenproduzenten in Cleveland. Drei Labels gab es unter seiner Leitung. Er kümmerte sich nicht nur ums Geschäft, zusammen mit seiner Frau Louise Bodie. Er arbeitete auch als Toningenieur bei den Aufnahmen und war auch in der Lage, selber eine Matrize für die Pressung zu schneiden. Das Bounty-Label von Bodie existierte in den Jahren 1966 bis 1987 und brachte es in dieser Zeit auf 234 Veröffentlichungen. Mit diesen Platten war für Bodie kaum Geld zu machen. Das Label scheint eher Ehrensache für den gläubigen Bodie und seine Frau gewesen zu sein. Viele der Gospel-Acts bezahlten sowieso aus eigener Tasche Studio- und Presskosten. Sie mieteten quasi das Logo auf dem Etikett der Platte und nahmen oft auch das Mastertape mit nach Hause. In der ersten Stunde dieser Soundcheck-Revue war schon Musik von einem seiner beiden Label mit weltlicher Musik zu hören gewesen. Drei CDs mit Rhythm and Blues, Soul und Gospel aus Bodies Archiv hat das Chicagoer Label Numero letztes Jahr zugänglich gemacht. Die Recherchen und das Restaurieren der Aufnahmen soll insgesamt 10 Jahre in Anspruch genommen haben. Die archivarische Arbeit der Crew des Labels Numero ist nicht hoch genug zu schätzen und sie hat auch nicht nur musikalische Aspekte. Simon Reynolds hat in seinem Buch Retromania betreffs Numero treffend von einem fast anthropologischen Forschungsdrang gesprochen. In den liebevoll gestalteten Booklets mit Fotos, Visitenkarten und Texten zum soziokulturellen Umfeld in Cleveland wird tatsächlich eine ganze lokale Szene wieder gegenwärtig und aufbewahrt. Eine Art ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass Bodies Labels nie einen überregionalen Hit landen konnten. Sein Serviceunternehmen existierte von 1959 bis Mitte der 90er Jahre, als ihn die Folgen eines Schlaganfalls zwangen, die Dinge ruhiger anzugehen. Ein anderes Projekt der Chicagoer Archivfirma Numero dokumentiert, wie es war, in den 60er und 70er Jahren in Wichita, Kansas Musik zu machen. Genauer gesagt, in der Szene um einen ganz bestimmten Club. Smart's Palace hieß er. Say that Chicago's got the right line, but be set free. We're singing, Bobby must be set free. Good God Almighty, whoop, whoop. Set free, we're saying Bobby must be set free. Set the chairman free. I said how many more brothers must I get before we all finally free? Yeah, the oppressor has no rights, we are bound to respect. That's why Bobby must be set free. We're saying Bobby must be set free. One more. We won't sacrifice our demon, no, cause we might meet our destiny, yeah. If we must, we'll hold back tonight. Bobby must be set free. We're saying Bobby must be set free. We're talking about Bobby must be set free. Das war noch einmal eine Trilogie mit unlängst gehobenen Schätzen aus der scheinbar unerschöpflichen Truhe mit Soul-Raritäten aus den USA. Die ersten beiden Songs kamen von zwei Sammelalben des Labels Numero aus Chicago. Von dem Album Smart's Palace gab es einen Song von Baby Neil and the Smart Brothers, I'm Not Ashamed, aufgenommen 1965, allerdings nicht live im Smart's Palace. Die Live-Atmosphäre kam aus der Konserve. Das Album Smart's Palace bewahrt Erinnerungen an die Szene in Wichita, Kansas auf. Von Wichita, Kansas ging's nach East St. Louis im Staat Illinois. Unter der Leitung ihres Lehrers Alan Mary taten sich dort ca. 80 Jugendliche zusammen, um Musik zu machen, statt wie bisher auf der schiefen Bahn abzurutschen. In East St. Louis gab es Ende der 60er Jahre extrem viele Arbeitslose, von 25% ist die Rede, es gab Korruption und Gewaltkriminalität. Man kann dem Werbetext zu diesem Album mit Musik aus dieser Stadt getrost zustimmen. Die Organisation von Alan Mary veränderte nicht nur das Leben der jungen Leute, sie rettete ihnen das Leben. Das Chicagoer Label Numero hat diese Szene aus East St. Louis dokumentiert. The Young Disciples heißt das Sammelalbum. Zu hören waren daraus Dee Turner and The Happening mit Outside of Memphis aus dem Jahr 1970. Zu dieser Zeit nahmen die Acts um Alan Mary nicht mehr in East St. Louis auf, sondern in Memphis, Tennessee. But do you know something, baby? Life's gone down low. Yeah, life's gone down low. I've been so one and so, so down low. Life's gone down low. Yeah, life's gone down. Baby, you gonna come and listen to me. I don't know yet what to do. Give and take and a little bit of understanding. Life's gone down low. Yeah, life's gone down low. Yeah, life's gone down, down, down, down, down. But it's not too late for me and you. If we hurry, life's gone down low. Yeah. Together, the only way to be free. Yeah, life's gonna get good. A little bit of understanding. Stop and look. Oh yeah, man is heading for the nuclear power. Life's gone down low. Yeah, life's gone down low. Yeah. Thank you. not too late for me and you. If we hurry, life's gone down low. To be free, yeah, life's gonna get good. A little bit of understanding, stop and look. Oh yeah, man is heading for the nuclear power. Life's gone down low, yeah. Das war zum zweiten Mal in dieser Retro-Soundcheck-Folge Musik, die in Nigeria produziert worden ist. Zuerst gab es die Lijadu-Sisters, die Zwillinge Taiwo und Kehinde Lijadu, begannen ihre Musikkarriere Anfang der 70er Jahre. 1972 waren sie Teil von Ginger Bakers damaliger Gruppe Salt. Nach einer Europatournee stiegen sie aber aus und arbeiteten seither unter eigenem Namen. Ihre erste eigene LP erschien 1976, daraus war gerade ein Song zu hören, Lives Gone Down Low. Danach gab es die Band Kolomach. Sie kam aus Mali in die Musikmetropole Lagos. Ihre einzige LP erschien 1976 und verkaufte sich nicht besonders. Die Spur der Band verlor sich kurz danach. Der Songs von Kolomach und den Lijadu Sisters wurden 2010 von dem Label Soundway Records wiederveröffentlicht. In dem Album The World Ends, Afro-Rock and Psychedelia in 1970s Nigeria. Ein Nachtrag noch zur Soul-Trilogie vor den Songs aus Nigeria. Einen Song hatte ich nämlich vergessen. Und zwar kam der am Schluss dieser Soul-Trilogie und der war von einer Band, die sich nach einem deutschen Lehnwort genannt hat, The Lumpen. Der Song von The Lumpen heißt Free Bobby Now, ein Aufruf zur Befreiung des Mitbegründers der Black Panther Party, Bobby Seale. Die Single von The Lumpen erschien 1970 auf einem Black Panther eigenen Label. Das rare Stück wurde in diesem Jahr von dem Label Light in the Attic aus Seattle wieder veröffentlicht, als Teil des Sammelalbums Listen Whitey, The Sounds of Black Power 1967-1974. Latitude, Possível fazer o tempo parar. Num quarto escuro fechada, com chave da virgindade, fora o vento rói os montes na cama da erosão. Porque é noite, não vê o dia raiar, por mais que fuja, traz presa a madrugada no calcanhar. Da lave, despertador de Amélia, jura ao velho travesseiro seus ponteiros acertar. Ei. Es gibt kaum einen Flecken Erde, dessen Musik im Nachhinein noch nicht die Attribute Psychedelic oder Funk angedichtet bekommen hat. Es gibt Kompilationen mit thailändischem Funk, mit psychedelischer Rockmusik aus Südkorea oder Nigeria. Je nachdem, welche Platte man da in Händen hält, wundert man sich über den inflationären Gebrauch dieser Begriffe und vermutet dahinter eine gute Portion Hype und Etikettenschwindel, um Musik zu verkaufen, die aufgrund ihrer Struktur allein vielleicht nicht so viele Interessenten finden würde. Andererseits gibt es an vielen Orten dieses Planeten ein musikalisches Abenteurertum, das tatsächlich hörbar von den Klangeffekten und Experimenten des anglophonen Psychedelic-Booms der Jahre 66-67 beeinflusst war. Die Musik, die in den letzten 8,5 Minuten zu hören war, entstand ab Mitte der 70er Jahre in Brasilien während der Militärdiktatur. Genauer gesagt in der Provinz Pernambuco im Nordosten des Landes. Das Label Mr. Bongo hat im vergangenen Jahr eine Sammlung mit Aufnahmen aus dieser Gegend veröffentlicht. Psychedelic Pernambuco heißt das Doppelalbum. Nicht bei jedem Track dieser Sammlung käme mir das Wort Psychedelia in den Sinn, Dafür liefern die drei Songs, die gerade daraus zu hören waren, umso mehr davon. Es ging los mit Lula Cortes und Zé Ramalho und dem Stück Maracas de Fogo, was so viel heißt wie Maracas des Feuers. Danach gab's Marconi Notari mit Anthropologica und zum Schluss Geraldo Acevedo und Alceo Valenza mit Virgem Virginia. Die nächste Nummer heißt dann tatsächlich Psychedelia. Zu hören sind The Excellence. We'll be right back. Manie des Wühlens in der Vergangenheit geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade Musik aus der ersten Hälfte der 70er Jahre. Die beiden ersten Nummern wurden in Indien aufgenommen, der letzte Track in Ägypten. Zu Beginn dieser Trilogie waren die Excellence zu hören. Ihr Instrumental trägt den Titel Psychedelia und erschien ursprünglich 1970 auf einem Sammelalbum der indischen Zigarettenfirma Simla. Dieses Album und einzelne Tracks davon wurden seit Ende der 90er Jahre bereits mehrfach wieder veröffentlicht, die Nummer der Excellence zum Beispiel auf einem Sampler des Labels World Psychedelic Funk Classics. Es widmet sich hauptsächlich indischer Filmmusik der Jahre 1970 bis 1983 und das Album heißt Psych Funk Sa Re Ga. Das Album erschien 2010. Auch das Instrumental, das nach den Excellence zu hören war, kommt von diesem Doppelalbum. Es war wieder Musik von dem Großmeister indischer Soundtracks, R.D. Burman. Die Wawa-Gitarre bei dieser Nummer spielte Bhupinder Singh. Sein Gitarrenspiel soll viele der späteren Session-Gitarristen bei indischen Filmmusikproduktionen beeinflusst haben. Dance Music ist dieser Soundtrack-Ausschnitt betitelt. Er ist Teil des Films Hare Rama, Hare Krishna aus dem Jahr 1971. Das letzte Stück dieser Trilogie kam aus Ägypten von dem Gitarristen Omar Khurshid. Rakset El Fadar heißt es. Es erschien 1974, zu finden auf einer anderen Anthologie des Labels World Psychedelic Funk Classics. Dieses Doppelalbum heißt Psych Funk 101, 1968-1975, A Global Psychedelic Funk Curriculum. Got it. Ishan. No! Zwei Soundcheck-Stunden mit Retromanie globalen Ausmaßes gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Musik von einem üppig ausgestatteten Triple-Album mit Rock und Funk aus Indonesien. Zu hören waren The Brims anno 1972 mit einem Anti-Drogen-Lied Anti-Ganja. Die Anthologie heißt Those Shocking Shaking Days. Vor der Musik aus Indonesien gab es eine leider nicht datierte Aufnahme aus dem Iran vor dem Sturz des Schahs. Zu hören war die Sängerin Puran mit einem Liebeslied. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch The Wicking Combo Band aus Thailand. Rakuditi. Rambu ting ting Om rambu ting ting branco, tintim, o branco, tintim.